Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Okay, es ist 20.51 Uhr. Herzlich willkommen zu einem Kaminzimmergespräch der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Heute soll der Antrag zur Lenkung der Geldschöpfung weiter bearbeitet werden. Wir haben letztes Mal schon den Antragstext ausgearbeitet und die Antragsbegründung soll jetzt am besten fertiggestellt werden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aufnahme macht Rudi und ich, Thomas. Protokollführer machen am besten alle, schreiben ins Protokoll rein. Versammlungsleiter würde ich mal mich vorschlagen. Wenn jemand einen Gegenvorschlag hat oder eine Gegenrede, bitte jetzt sagen. Okay, dann mache ich den Versammlungsleiter. Ab Zeile 41 stehen ein bisschen Infos und Stichworte vom letzten Mal. Ab 56 geht der Antrag los und ab 61 dann die Begründung. Ich lese den Antrag mal vor. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass sich die Geschäftsbanken auf ihre volkswirtschaftliche Aufgabe, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft, konzentrieren. Dagegen sollen die Geldschöpfung durch Kredite zum Zwecke von Finanzspekulationen oder Finanzinvestitionen sowie die Geldschöpfung zum Kauf von Finanzvermögen derart eingeschränkt werden, dass die bisher vorhandenen Risiken für die europäische Gesellschaft entfallen. Und dann zur Begründung. Da ist bisher eigentlich nur ein Satz fertig, und zwar lautet der: Die Erfahrungen der letzten Finanzkrisen haben gezeigt, dass die Geschäftsbanken sich von ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe weit entfernt haben, gleichzeitig aber Risiken für sich und die gesamte Volkswirtschaft erzeugen. Ja, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir weiter vorgehen sollen. Zunächst mal habe ich mir den Antrag durchgelesen und mir überlegt, was man so spontan für Gegenargumente haben könnte. Und da ist mir relativ wenig eingefallen. Deswegen kann man vielleicht die Begründung relativ kurz halten. Also man sollte vielleicht doch in ein, zwei, drei Sätzen darauf eingehen, wie man das regulieren will. Aber ansonsten denke ich, ist es schon relativ selbsterklärend. Kurze Zwischenfrage. Hatten wir nicht auch das letzte Mal, ich gucke mir gerade das Protokoll unten im Pad das von der letzten Sitzung an, da war es in Zeile 174-75. Was wird genau reguliert? Das hast du oben ja auch nochmal mit drin. War das nicht auch schon fix oder war das nur ein Vorschlag? Ah, okay. Das ist dann oben in den Zeilen 68-69. Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann es mal vorlesen. Geschäftsbanken sollen in ihren Möglichkeiten, Chiralgeld zu schöpfen, beschränkt werden, ohne die bestehenden Zentralbankmechanismen zu nutzen. Stattdessen sollen die Geschäftstätigkeiten, bei denen neues Chiralgeld geschöpft wird, betrachtet und in Abhängigkeit von Art und Zweck beschränkt werden. Die Einschränkungen sollen vor allem den Kauf von Finanzvermögen, zum Beispiel Aktien, Derivate etc., und die Kreditvergabe an Finanzinvestoren oder zum Zwecke einer Investition in Finanzprodukte betreffen. Den Satz fand ich schon ganz gut. Ist eigentlich auch ziemlich selbsterklärend. Ja, ich finde es noch ein bisschen holperig. Lass mich mal ein bisschen genauer lesen. Ich wollte nur sagen, ich muss mich wieder ausklinken, weil ich bin hier bei der Arbeit und habe mich nur jetzt mal kurz eingeschaltet. Ich bin nämlich nicht in meinem Büro zu Hause. Okay? Alles klar. Ciao. Tschüss, Arne. Und viel Spaß weiter im Wahlkampf. Und ich hoffe dann, wenn das ein bisschen ruhiger wird, dass du dann auch ein bisschen mehr dich wieder produktiv beteiligst bei uns. Ja, mache ich ganz bestimmt. Aber verstehst du, von der Priorität her ist jetzt Wahlkampf angesagt bei uns in der Gegend. Ja, klar. Ist auch gut so und finde ich auch super. Ich möchte mich auch kurz ausklinken, allerdings noch ganz klar, also die Sätze, die jetzt hier formuliert worden sind, die finde ich klasse und ich muss sagen, ich kann da einfach jetzt auch nicht sehen, da großen irgendwelche Kritik da anzubringen, also das finde ich so okay, ich komme gleich wieder, bis dann, tschüss. Ich nehme an, Thomas liest noch den Abschnitt, Zeile 69 könnt ihr ja auch nochmal tun und vielleicht Kritik anmerken an den Sätzen. Ich finde sie sehr gut. Vielleicht den zweiten Satz, dieses betrachtet und weglassen, also einfach nur das Beschränken. Ich meine, das Trachten ist vielleicht dann überflüssig. Ja, kann man machen. Ich finde auch diese kleinen Überschriften, warum regulieren und was wird genau reguliert, ganz gut. Und danach kommen ja noch die Punkte, über die wir noch gar nicht diskutiert haben, Methoden und Banken-Eigenhandel und Durchsetzung und sowas. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man sowas auch in die Begründung mit reinschreibt, damit die Leute wissen, warum machen wir das überhaupt und wie und soll es passieren und so weiter. Ja, vor allem kann man es dann auch, sag ich mal, schneller lesen, wenn man jetzt halt nur sich für den einen Punkt interessiert. Genau. Ich erinnere nochmal an den Antrag, den wir beschlossen haben zur Staatsfinanzierung der Eurozone. Der war auch wirklich kurz und knapp. Antrag, Einsatz, Begründung, auch sehr kurz und knapp reicht. Also wir müssen hier nicht ellenlange Texte schreiben, denke ich mal. Es werden sicherlich noch, sobald er drin ist, und das sollten wir so schnell wie möglich machen, werden sicherlich noch Anregungen kommen von Lesern, die irgendwas nicht verstanden haben und worauf man dann wieder reagieren kann und den Antrag nochmal abändern kann. Wir haben ja bis zum 14.09. noch Zeit, ist zwar nicht mehr lang, 3 Wochen knapp, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und je früher der Antrag drin ist in der INI, umso früher kriegen wir auch Reaktionen und können darauf reagieren und eventuell einige Formulierungen abändern. Ja. Ich hätte auch das Ziel gehabt, dass wir es morgen gleich in die Abstimmung stellen, also AG intern. Ja, das ist sekundär. Nochmal kurz als Hinweis. Ich habe heute schon, hätte ich auch schon vor einer Woche machen können, den Antrag mit der Staatsfinanzierung habe ich schon in die INI eingetragen, denn die Abstimmung Unterstützung der AG ist ja völlig sekundär davon. Der Antrag kann trotzdem schon drinstehen, sodass Leute heute schon lesen können, was da drin steht, oder morgen, wenn du es morgen einstellst, und schon ihre Kommentare dazu abgeben können, dass man noch Zeit hat zu diskutieren und eventuell Abänderungen zu machen. Am Ende wird die Abstimmung in der AG nur dafür sorgen, dass die AG unten drunter als ganz unten als Unterstützer steht dieses Antrags. Mehr nicht. Antragseinreicher von dem anderen Antrag war ich. Antragseinreicher von diesem wirst du sein, Thomas. Es geht nur darum, dass halt eine ganze AG sich dahin stellt. Das hat natürlich mehr Gewicht, als wenn da nur Einzelpersonen dann dahinter stehen. Ja, sicher. Ich muss mal ganz kurz mich offline schalten hier, aber ich bin noch da. In dem letzten Satz könnte man das an Finanzinvestoren oder weglassen, weil es eigentlich in dem zweiten Punkt, also in dem zum Zwecke einer Investition in Finanzprodukte mit enthalten ist. Ich streich's mal durch. Also wenn jemand Kommentare hat, darf er es gern anbringen. Ich muss hier nicht alles alleine machen. Hallo Piratos. Hi. Ich wundere mich gerade, dass hier so ruhig ist und trotzdem aufgenommen wird. Ja, Rudi macht gerade Pause und alle anderen Leute reden irgendwie nicht mit mir. Oh, das ist ja frech. Keiner redet mit dir. Ist das hier der zweite Teil der Begründung, oder? Ja, genau. Also ab 66, 69 sowas arbeite ich gerade. Kannst du mir das Pad nochmal schicken? So, Zeile 67 soll schon so bleiben, Zeile 72 auch so ungefähr. Und ab 76 habe ich dann meinen eigenen Senf ein bisschen aufgesetzt. Mhm, okay. Ich bin jetzt auch nochmal kurz weg und dann bin ich dann gleich dabei. Alles klar. Ich wollte mal kurz nachfragen, ob es an meinen Mumble-Einstellungen liegt, weil das hier so still ist, oder seid ihr alle am Lesen und Schreiben, oder was läuft hier gerade? Ja, also ich schreibe ziemlich viel, aber von den anderen sind irgendwie nicht so viele aktiv. Also es sagt eigentlich niemand was. Ah, okay. Ich war gerade wieder da, weil meine Frau kam vom Elternabend und da muss man natürlich erstmal eine halbe Stunde reden. Alles klar. Wo seid ihr denn jetzt? Ja, also ich habe den Satz in Zeile 70 mal umgeändert. Weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Und dann ab 74 bisschen was aufgesetzt. Okay, ich lese da mal ein bisschen. Ja. Zeile 67, also entweder Volkswirtschaft oder Gesellschaft am Ende, aber nicht beides. Ja klar, genau. Ich wollte dafür Gesellschaft plädieren, weil Zeile darüber schon. Genau, weil darüber schon Volkswirtschaft steht. Ja, halte ich auch für gut. Ja. Okay. Was sind undifferenzierte Zentralbankmechanismen? Ja, das sollte darauf anspielen, dass der Zinssatz für Zentralbankgeld und so einheitlich ist. Also diese, ja. Grundidee ist, bei solchen Anträgen und Begründungen immer dran denken, dass Leute das lesen, die noch nie was von Wirtschaft oder Geldpolitik oder sonstiges gehört haben. Die werden bei diesem Satz abschalten. Schon bei den ersten 5 Worten. Dann lesen die gar nicht weiter. Ja, stimmt. Dann lassen wir das Zentralbankmechanismen komplett raus. Ja, die Frage ist jetzt, in 69 steht, was wird genau reguliert? Das dachte ich mir auch, dass das eigentlich in wie wird reguliert rein sollte. Wie reguliert wird, sind dann ja die Mechanismen der Regulierung. Und was reguliert wird, ist eben die Tätigkeit der Geschäftsbanken, also nicht die Funktion, sondern die Art und Weise, wie sie irgendwelche Tätigkeiten ausführen. Und das soll benannt werden, eben was genau dort reguliert werden soll. Wie es denn passiert, das sind dann die Maßnahmen, die erfolgen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Wie ist es so? Ja, schon besser. Schmeiß gleich ganz raus. Auch das andere durchgestrichene, was da unten noch steht. Dann ist es erstmal einfacher zu lesen. Okay, in 71 steht, was vorher war. Ich finde diesen Satz, Geschäftsbanken sollen in ihren Möglichkeiten, Giralgeld zu schöpfen, beschränkt werden. Bis zu dem Punkt gut. Man könnte ja zum Beispiel so schreiben, also als ersten Satz jetzt in 70, die Geschäftsbanken sollen in ihren Möglichkeiten, Giralgeld zu schöpfen, beschränkt werden. Punkt. Diese Einschränkungen der Geschäftstätigkeiten, bei denen neues Giralgeld geschöpft wird, sollen in Abhängigkeit von Art und Zweck gelten. Punkt. Ja, das ist gut. Dann ist es leichter lesbar, ja. Schiebst du das rüber? Ja, okay. Liest sich schon fast wie ein Wahlprogramm in leichter Sprache. Ja, genauso soll es ja auch sein. Das ist ja immer so das, was bei mir so im Hinterkopf ist. Ne? Ich denke ja immer, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, aber noch nicht so lange, du kennst diesen Spruch von mir noch nicht. Meine 12-jährige Tochter soll das verstehen können, was da steht. Ja, es ist noch in jedem Satz ein Sollen drin. Ja, ich lese nochmal im Ganzen. Können wir vielleicht den ersten Satz so formulieren, Ich mach's mal aus dem Bauch jetzt. Das Ziel ist, dass Geschäftsbanken in ihren Möglichkeiten, Giralgeld zu schöpfen, beschränkt werden. Mhm. Oder das endgültige Ziel oder das Ziel ist die Beschränkung der Geschäftsbanken in ihren Möglichkeiten, Giralgeld zu schöpfen. Ja, weiß nicht, ob es so viel besser ist als der Satz jetzt. Ja, es geht um das Wort sollen, ne? Oder wir müssen im zweiten Satz das sollen rausnehmen und umformulieren. Ja. Ja, und wenn wir einfach nur schreiben, die Geschäftsbanken sollen in ihren Möglichkeiten, Giralgeld zu schöpfen, beschränkt werden, und zwar in Abhängigkeit von Art und Zweck. Ja, das könnten wir machen. Und dann im nächsten Satz könnte man dann nicht sie sollen, sondern man schreibt dann, so soll vor allem der Kauf von Finanzvermögen, zum Beispiel Aktien, Derivate, etc. und die Kreditvergabe zum Zweck einer Investition in Finanzprodukte verhindert werden. Ja. Nee, die sollen im Zweifelsfall nicht verhindert werden, sondern nur beschränkt werden. Verhindern ist was anderes. Okay. Also so soll vor allem der Kauf von Finanzvermögen und die Kreditvergabe zum Zwecke einer Investition in Finanzprodukte beschränkt werden. Ja, super. Wobei ich vielleicht finde, dass man an der Stelle sogar ein Verhindern schreiben könnte. Größtmöglich verhindert. Ja, das liegt dann bei der Bank selbst, ne? Also wenn die Bank, sagen wir mal, wir machen das mit der Eigenkapitalunterlegung und die Bank findet so viele Eigenkapitalgeber, ja, dann kann sie unendlich viel weiterhin Finanzprodukte kaufen. Klar, ja, logisch. Ja, das ist dann auch legitim und völlig in Ordnung, solange sie selber ihr das Risiko eingehen. Nee, mit Risiko eingehen hat das nichts zu tun. Das Risiko geht sowieso ein. Es geht nur darum, wer es bezahlt. Ja, aber dann gehen sie halt selbst das Risiko ein und oder deren Investoren und nicht die Allgemeinheit. Aber egal, das ist jetzt philosophisch oder wie auch immer. Es geht erstmal um den Satz. Kannst du mit dem Satz leben, Wischer, in 70? Ja, also beschränkt auf jeden Fall, verhindert gefällt mir nicht so. Nee, ich kann auch verhindert von mir aus streichen. Jetzt ist natürlich das noch nicht nur, jetzt steht die nur zum Zwecke einer Investition in Finanzprodukte. Ich hatte ja vorher stehen und an Finanzinvestoren oder so. Ja. Weil ich meine, es kann natürlich ein Hedgefonds kommen und sagen, ja, hier, ich brauche Geld, weil ich habe mich verspekuliert und ich muss meinen Leuten jetzt ihr Geld zurückbezahlen. Leih mir doch mal Geld. Dann ist der Zweck quasi kein Finanzprodukt, sondern das Auszahlen der Gläubiger. Aber warum sollte die Bank sowas machen und dann denen auch noch Geld geben und darauf hoffen, dass die bei der nächsten Spekulation oder was irgendwie dann wieder das Geld reinholen und dann den Kredit zurückzahlen können? Okay, ja. Gucken wir nochmal, dass wir irgendwie die Finanzinvestoren damit unterbringen. Ich mach mal den ganzen Absatz erstmal weiß, damit wir wissen, das ist fest. Wie meinst du strafbewehrt? Jetzt wieder? Vielleicht finden wir einen Überbegriff für beides. Also, ich meine, es ist auch noch der problematischste Punkt, ne? Also, ich würde zum Beispiel eine Versicherung auch als Finanzinvestor benennen, ja? Also ich würde zum Beispiel als Bank auch keiner Versicherung mehr Kredite geben. Muss man fragen, geht das? Ich vermute schon, aber... Geht das so? Vielleicht sogar deutlich oder generell Finanzinvestoren? Generell oder speziell? Also ich habe jetzt ja geschrieben, in Finanzprodukte und oder Finanzinvestoren. Ja, das hält also alle Möglichkeiten offen. Man könnte jetzt auch da schreiben... eine Investition in Finanzprodukte und ganz speziell in Finanzinvestoren beschränkt werden. Kurze Frage, warum dreht ihr das nicht ganz um und beschreibt das im Gegenteil? Also, dass zum Beispiel Banken nur noch in die realwirtschaftliche oder oder Kredite geben können, die einen realen Bezug zu etwas Realem haben. Dann habt ihr sozusagen das ganze Problem umgangen. Das haben wir schon im Antrag stehen. Ja, aber warum dreht es dann unten so um? Hier ist die Überschrift, was wird genau reguliert? Ja, genau finde ich das dann immer noch nicht. Ja, genau, kannst auch durchsteigen. Ja, ist ja auch egal. aber Piratos, ran an die Tastatur, formulier um. Also ich glaube, das ist der einfachste Weg, wenn wir alle anfangen zu denken und zu schreiben. Ja, ich bin ja gerade erst gekommen, ich versuche mich gerade reinzufuchsen. Nochmal meine Frage, dieses und oder Finanzinvestoren, ist das völlig abwegig? Soll ich es gleich wieder löschen oder wäre das ein alternativer Weg? Na, irgendwie oder an Finanzinvestoren auf jeden Fall. Kredite zum Zweck oder an Finanzinvestoren. Versteht sowieso keiner, der das liest, der nicht vom Fach ist. Ja, ich warte mal auf die Alternativformulierung von Piratos. Vielleicht hat er dann wieder was in meinem Sinne ist, was meine Tochter versteht. Also ich würde diese Finanzinvestoren ganz weglassen, denn wenn man die Kreditvergabe für Investitionen in Finanzprodukte generell einschränkt, dann ist es völlig egal, wer der Adressat ist. Nee, habe ich ja gerade erklärt, ist es nicht. Der Adressat könnte ja zum Beispiel ein Hedgefonds sein. Und der Hedgefonds will mit dem Geld erstmal nicht spekulieren, sondern er hat sich verspekuliert und will mit dem Geld erstmal seine Anteilseigner irgendwie auszahlen. Dann ist ja, der Zweck keine Finanzprodukt, sondern einfach nur das Auszahlen des Geldes. Das ist auch schlüssig, ja. Und wenn wir einfach schreiben und die Kreditvergabe in die Finanzwirtschaft oder sowas. Also es wäre so, wenn ich jetzt mir sozusagen privaten Kredit hole und dann damit Finanzprodukte kaufen gehe, wie will die Bank da Einhalt gebieten? Ja, indem du angeben musst, also das ist sowieso die nächste Frage, da könnte man noch einen extra Absatz machen. Normalerweise musst du ja angeben, für was du den Kredit willst. Ja genau, und da ist der Punkt, wo man halt den Realbezug herstellen muss, um den Kredit überhaupt zu vergeben. Genau, und natürlich könntest du die Bank belügen. Oder die Bank tut so, als wenn sie es nicht wüsste, dass du was anderes tust oder so. Da muss dann halt die Bankenaufsicht oder wer auch immer. Ich finde den Absatz so, wie er ist, gar nicht schlecht. Schlüssig und auch nicht zu verklausuliert, dass man beim zweimal Lesen auch als Laie meint, ihn zu verstehen. Ich glaube, es ist alles drin, was wir sagen wollen und ist einigermaßen verständlich. Ja, ich finde auch ganz gut. Wie gesagt, immer der Hinweis dran denken, wenn wir es morgen reinstellen oder heute noch, Der wird bis zur Lime Survey Umfrage werden noch viele, hoffe ich jedenfalls, ihre Kommentare abgeben und sagen, das bemängel ich und was meint ihr damit, was meint ihr damit, und dann werden wir immer noch Möglichkeiten haben, das umzuformulieren. Ja. Lass es so. Gut, dann machen wir weiter. Okay, dann 70 ist weiß und 72 Pflicht raus. Dann gehen wir mit dann jetzt 73 weiter. Okay, ich lese mal vor. Wie wird reguliert? Eine Möglichkeit besteht darin, alle Kredite zu beschränken, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Dann eventuell der Satz, auch Regelungen nach Art des Kreditnehmers, zum Beispiel Hedgefonds, sind denkbar. Dies kann durch Verbote oder hohe Eigenkapitalunterlegungen geschehen. Und dann den Eigenhandel betreffend. Der Ankauf von Finanzvermögen zu Renditezwecken soll generell beschränkt oder verboten werden. Das Investmentbanking muss vollständig vom Bankensektor abgetrennt werden. Das wäre jetzt eine Bankentrennung, ne? Das ist dann aber ein anderes Fass, oder? Nee, ist auch eine Möglichkeit, das umzusetzen. Aber ja, erklär mir das bitte. Erklär mir das. Okay, also heute ist es ja so, jede Universalbank oder alle Investmentbanken können Geld schöpfen, um Dinge zu tun. Jetzt könnte man zwei Dinge tun. Entweder man verbietet generell allen Banken, also allen Universalbanken, dass sie eben für bestimmte Eigenhandelsgeschäften oder Investitionen in Finanzvermögen für Renditezwecke eben bestimmte Eigenkapitalunterlegungen haben müssen. Oder aber man trennt Investmentbanking und den restlichen Banking voneinander ab. Und im restlichen Banking sollten die Banken sowieso keinen großen Eigenhandel betreiben oder Finanzvermögen halten. Deswegen ist es für die dann quasi egal. Aber die Investmentbanker hätte man abgetrennt quasi, die das sozusagen gemacht hätten. Und diesen könnte man die Banklizenz entziehen und sagen, ja, ihr müsst eine 100% Mindestreserve haben, ihr dürft also generell kein Geld schöpfen. Ja genau, das war das, was ich gerade sagte. Also der zweite Teil deiner Aussage ist dann ja ein Trennbankensystem. Ja, die Idee ist, dass quasi diese Investmentbanken dann keine Banken mehr sind. Deswegen habe ich auch geschrieben, muss vollständig vom Bankensektor abgetrennt werden und nicht von den Geschäftsbanken. Ah, okay, das ist dann keine Bank mehr, sondern ein Fonds oder Investorgesellschaft oder sonst irgendwas. Aber ist halt die Frage, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bankfähigkeit zum Beispiel, also die hat immer noch ein Konto bei der Zentralbank, die kann auch immer noch den Zahlungsverkehr abwickeln, so wie es heute auch machen, aber die kann halt hat halt eine 100% Mindestreserve und kriegt halt kein eigenes Zentralbankgeld mehr. Das heißt, sie hat kein Zentralbankkonto mehr. Doch, hat sie noch, aber das ist halt immer bei 100% Mindestreserve. Aber eigentlich braucht sie das nicht mehr. Also eigentlich könnte man den Investmentbanken wirklich die Lizenz entziehen und hätte damit den Drops gelutscht. Ja, dann kann sie aber auch nicht mehr den Zahlungsverkehr abwickeln. Muss sie auch nicht. Das kann sie ja über ihre Partnerbank, die eben das normale Bankgeschäft macht, abwickeln. Ja, könnte man, aber dann ist es ja keine Investmentbank mehr, halt klar. Doch, es ist eine Investment XXX, aber keine Bank im eigentlichen Sinne mehr. Nicht nur im eigentlichen Sinne, ist dann überhaupt keine Bank mehr. Man könnte eine Investmentzentralbank aufmachen. Auch das geht, ja. Aber das ist, glaube ich, ein Fass, was zu weit aufgemacht wird hier. Versuchen wir nochmal kurz gucken, was Sie hier an Sätzen gut finden, die wir erstmal stehen lassen und über welche wir nochmal nachdenken müssen. Also die Frage ist, wie wird reguliert? Eine Möglichkeit besteht darin, alle Kredite zu beschränken, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Das ist schon mal gut. Die auch Regelungen nach Art des Kreditnehmers muss nicht unbedingt sein. Dies kann durch Verbote oder hohe Eigenkapitalunterlegungen geschehen. Den Satz finde ich auch gut. Und dann kommt dann ja jetzt die Erklärung für Kredite, verboten nach Zweck und Art des Kreditnehmers und Regelungen über Eigenkapitalunterlegungen nach Zweck und Art des Kreditnehmers, das finde ich auch okay, kann man stehen lassen. Also die drei Zeilen, die waren ja quasi die Vorlage von Wischer, die ich in Sätze umformuliert habe. Achso, die willst du als Alternative zu dem, was oben drüber steht? Im Prinzip, ja. Kann man das nicht als ja, es wiederholt sich zwar, aber kann man das nicht noch als nähere Erläuterung stehen lassen? Also wenn ich mir jetzt das so durchlese, eine Möglichkeit besteht darin, alle Kredite zu beschränken, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Punkt. Dies kann durch Verbote oder hohe Eigenkapitalunterlegungen geschehen. Punkt. Für Kredite, Verbote nach Zweck und Art des Kreditnehmers und alternativ Regelungen über Eigenkapitalunterlegungen nach Zweck. finde ich okay. Also kann man alles so kombinieren. Ja, also ich finde, das ist irgendwie logisch schon ein bisschen verwachsen. Ist nicht. Also weil, ja, es geht ja eigentlich in den ersten zwei Sätzen auch nur um Kredite und dann nochmal für Kredite zu schreiben zum Beispiel. Und ja, okay, nach, also Zweck, nach Zweck steht zweimal da. Also du meinst, dass 75 bis 77 einfach gelöscht werden könnte und meiner Meinung nach auch der durchgestrichene Satz in 73 kann gelöscht werden, dass nur zwei Sätze stehen. Wie wird reguliert? Eine Möglichkeit besteht darin, alle Kredite zu beschränken, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Dies kann durch Verbote oder hohe Eigenkapitalunterlegung geschehen. Punkt. Das wäre die Aussage, richtig? Genau, das war mein Vorschlag. Wie seht ihr das, Piratas und Bischer? Ich würde erstmal eine Möglichkeit rausnehmen, weil es gibt keine andere Möglichkeit, solange, weil ich es noch nicht gesehen habe. Also von daher ist das ein bisschen eine Worthülse. Dann ist die Frage, alle Kredite zu beschränken, wäre da nicht unterbinden oder sowas angebrachter, weil beschränken heißt ja, dass es nicht ganz unmöglich wäre. Das wirft wieder Fragen auf. Haben also wir ja gerade erklärt. Zu beschränken, wir haben das Wort beschränken, glaube ich, zigfach oben drüber. Das müssen wir jetzt nicht noch irgendwie austauschen gegen ein anderes Wort. Ist auch sinnvoll, weil es gibt ja zwei Methoden, nämlich die Verbotsmethode und die Regelung über Eigenkapital. Und wenn ich es über Eigenkapital regle, dann verbiete ich es nicht, sondern ich beschränke es bloß. Und zu dem anderen... Wir haben doch vorhin von diesem Hedgefonds geredet, der pleite ist und jetzt sich retten muss und Kredit will. Der würde auch keinen Kredit bekommen, weil es keine realwirtschaftliche Investition ist. Genau, bei dem wäre es verboten, wenn man es verbietet. Aber man muss es ja nicht verbieten, sondern man könnte auch sagen, hallo Bank, wenn du einem Hedgefonds einen Kredit geben möchtest, dann hast du den mit 100%, also zum Nennwert, mit Eigenkapital zu unterlegen. Da ist es nicht verboten, sondern nur halt über die Eigenkapitalunterlegung beschränkt. Und das halte ich auch für eine gute... A, gute Formulierung im Antrag und B, auch gute Begründung dafür, dass man muss es halt nur dann durch Regeln dementsprechend beschränken, begrenzen oder sonst irgendwie. Was noch der andere Satz war, das andere Satz, was du sagtest, Pirat, das war mit einer Möglichkeit. Man könnte natürlich statt eine Möglichkeit schreiben, die Lösung besteht darin. Das wäre jetzt natürlich schon krass, weil das dann sozusagen das Endergebnis voraussetzt. Ja, oder man schreibt einfach, es werden alle Kredite beschränkt, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Der steht ja da. Aber ja, ich steht noch, ja genau. Deswegen mein Alternativvorschlag nicht, eine Möglichkeit besteht darin, sondern die Lösung besteht darin, kann man das so formulieren, weiß ich nicht, ob das grammatikalisch richtig ist und deutsche Rechtssprache und so weiter, aber die Lösung besteht darin, alle Kredite zu beschränken, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Ja, das passt irgendwie nicht zur Frage oben, wie wird reguliert? Also eine Lösung, wie wird reguliert? Ich würde das neutral, also ohne Lösung, ich würde das vordere weglassen. Einfach den Satz. Gut, dann, ja, okay, das passt nicht zur Frage, gebe ich dir recht. Wie wäre es dann, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es werden alle Kredite beschränkt, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Genauso hätte ich es jetzt auch formuliert. Ja, genau. Und der Nachsatz ist auch gut, dies kann durch Verbote oder vielleicht zum Beispiel hohe Eigenkapitalunterlegungen geschehen. Wäre es nicht schlau, das noch ein bisschen ausführlicher zu schreiben, gerade das mit Eigenkapitalunterlegung, damit, oder steht das unten noch? Ah, das steht unten schon. Okay, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Nee, steht unten nicht. Also ich habe nur 100% Mindestreserve gelesen. Nee, also dass man da vielleicht wirklich das reinschreibt, was Wischer gerade gesagt hat, dass es grundsätzlich verboten ist oder untersagt ist, aber... Nein, nicht mal durcheinander bringen. Sind zwei Möglichkeiten. Entweder man verbietet es oder man macht es über Eigenkapitalunterlegungen. Es ist nicht entweder oder, also es ist entweder oder, es nicht, muss nicht beides zusammen sein oder so. Deswegen ja mein Ansatz, dies kann... und das würde ich jetzt nochmal unterstreichen, dies kann durch strikte Verbote oder zum Beispiel durch hohe Eigenkapitalunterlegungen geschehen. Also ehrlich gesagt finde ich, dass wir dann, wenn ihr es so seht, die Verbote komplett rauslassen können. Darauf sprechen natürlich die Piraten eh nicht an. Ne? Die sind eher tendenziell gegen Verbote. Und das von daher, wenn man das jetzt geschickt formuliert und so formuliert, dass die Leute verstehen, dass die Eigenkapitalreservierung dann 100% besteht, wenn es in solche Bereiche geht. Aber immer blöde Frage, haben wir das nicht in Basel schon? Was? Naja, da haben wir ja genau diesen Faktor, der die Risikobehaftung enthält. Richtig, in Basel ist es schon geregelt. Es ist halt nur nicht so geregelt, wie wir das jetzt hier regeln würden, nach nämlich Art des Kredites, sondern es ist danach geregelt, wie die Besicherung des Kredites aussieht. Aber man kann es ganz easy in Basel einfügen. So, das ist ja der Punkt. Und ich würde das Verbot nicht streichen, weil ich persönlich nicht weiß, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich kann noch nicht überblicken, ob das mit der Eigenkapitalunterlegung auch zu 100% funktioniert, ob das für alles funktioniert, weil es kann dann durchaus sein, dass man für bestimmte Zwecke, bestimmte Dinge, Vorgänge, wie auch immer, dann lieber ein Verbot aussprechen müsste oder so. Genau, das sehe ich auch so. Und ich versuche noch diesen Satz irgendwie so hinzubekommen, dass wir alle damit einverstanden sind. Wie wäre es denn mit dies kann... gerade eben fiel es mir ein, warte mal kurz nochmal nachdenken. Wieso, schreibt einfach dafür... Ja, dies kann entweder durch Verbote oder also ich dachte jetzt immer zum Beispiel hohe Eigenkapitalhinterlegungen geschehen, vielleicht könnte man das anders formulieren, dies kann entweder durch Verbote oder andere Regelungen in Klammern zum Beispiel hohe Eigenkapitalhinterlegungen geschehen. Ich schreibe das mal, damit ihr das lesen könnt. Was stört jetzt genau an dem Satz, dass irgendwie andere Regelungen außer diesem Eigenkapital nicht drin sind, oder? Ja. Also mit den anderen weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Warum andere Regelungen? Das macht diese Eigenkapitalunterlegung verwäscht die ja, so ein bisschen. Ja, aber es gibt vielleicht noch theoretische Sachen, über die wir gerade nicht nachdenken, die auch noch möglich wären. Wir begrenzen das ja ein im Moment durch Verbote oder hohe Eigenkapitalunterlegungen. Und das sind ja, die Verbote ist klar, aber die eine Eigenkapitalhinterlegung ist ja vielleicht nur eine Variante. Vielleicht gibt es ja noch viele andere. Ja, aber deswegen steht ja auch nur, das kann, also nicht das muss. Nee, das kann bezieht sich auf Verbote oder oder Eigenkapitalhinterlegung. Ja, es kann dadurch geschehen. Ja. Das ist ja keine Zwangsaussage. Also wir leben jetzt ja nicht fest, wir schreiben ja kein Gesetz. Natürlich gibt es ja noch andere. Wenn es andere Sachen gibt, dann gibt es andere Sachen. Ja, aber der Satz impliziert, es gibt nur diese beiden Varianten. Ja, nicht ganz deutlich. Ja, vielleicht. Deswegen jetzt mein Alternativvorschlag in 75 zu diesem Satz. Wieso drehen wir das nicht um? Warum tun wir die Eigenkapitalunterlegung nicht nach vorne und die Verbote oder durch Verbote hinten dran? Nee, ich glaube, dass rein psychologisch der härtere Fall vorne und die Abschwächung hinten sinnvoller ist. Da die Leute alle nicht wissen, was Eigenkapitalunterlegung ist, sollten wir da nicht vielleicht irgendeine Alternative zu finden und dann Eigenkapitalunterlegung in Klammern dahinter schreiben? Zum Beispiel hohe Eigenhaftung der Bank. Ja, ich weiß nicht, also ob wir irgendein anderes Wort finden, das irgendwie hinreichend präzise ist und besser verständlich. Ich meine, Eigenhaftung ist wieder so eine Sache. Ich meine, grundsätzlich haftet die Bank ja dafür, also solange sie halt nicht pleite geht. Sinn ist ja, dass sie quasi dann nicht mehr so viel Risiken sich aufladen kann, quasi durch die Eigenkapitalunterlegung. Ja. Also gibt es jetzt grundsätzliche Einwände zu den Sachen Verbote und Eigenkapitalhinterlegung und geht es jetzt nur noch um die Formulierung oder will der eine oder andere jetzt auch noch was anderes mit drin haben? Der Piratus wollte ein anderes Wort Eigenkapital oder eine andere Bezeichnung oder eine andere Beschreibung für Eigenkapitalunterlegung. Ich habe halt Sorge, dass die Leute keine Ahnung haben und deshalb nicht wissen, was da steht. Genau, ich gebe dem auch recht, dass sie da nicht so die Ahnung haben. Deswegen würde ich vorschlagen, wir lassen den Satz so und schreiben nur noch einen kleinen Nebensatz darunter, was Eigenkapitalunterlegung bedeutet. Also ein Beispiel quasi. Also das heißt, die Zeile 74 stehen lassen und also nicht 75, was ich geschrieben habe, sondern 74 und dafür dann darunter, wie es jetzt gerade anfängt, Beispiel für Eigenkapitalunterlegungen sind. Habe ich das richtig verstanden? Also ich will jetzt einfach nur kurz den Entschluss haben, 74 oder 75. Also ich will für 74 plädieren. Ja, prima. Dann Piratus auch? Ja. Wischer sowieso, dann nehme ich 75 wieder raus. Das ist doch gut. Spart man sich viel Arbeit. Also wollen wir da echt jetzt so weit ins Detail gehen mit dem Eigenkapital? Ich meine, Ja, aber das ist ein Wort, was viele nicht verstehen, da gebe ich schon recht. Ne? Und komme ich wieder auf meine Tochter und so weiter und so fort. Es ist ja auch nicht Antragsex, es ist Begründung. Den können wir ausschreiben, da können wir theoretisch 15 Seiten schreiben, ist natürlich nicht meine Intention. Ich will es trotzdem so einfach wie möglich halten und verständlich wie möglich, aber wir können da gerne ein bisschen ausschweifender werden in der Begründung. Ich würde oben nicht Fonds schreiben, sondern für ein Finanzprodukt. Oder Investor. Ja? Wenn die Geschäftsbank einen Kredit für ein Finanzprodukt oder an einen Finanzinvestor vergeben will, muss sie für die Kreditsumme einen hohen Betrag an Eigenkapital besitzen. Und ich würde oben nicht Beispiel für Eigenkapital unterlegen, sondern einfach sagen, das bedeutet und dann den Satz. Okay, ich formuliere mal um. Wischer macht unten weiter. So, okay, 76. Ich würde vielleicht als letzten Satz schreiben, im Extremfall kann der Eigenkapitalbetrag so hoch wie die Kreditsumme sein. Ist aber falsch, weil im Extremfall kann er noch viel höher sein. Richtig. Deswegen finde ich das auch gut, dieser Eigenkapitalbetrag kann zum Beispiel der Kreditsumme entsprechen, erfüllt also genau das. Warum sollte die Eigenkapitalisierung höher sein? Warum nicht? Wenn das Risiko entsprechend hoch ist. Ja, ja, kann man doch machen. Aber es kann ja maximal 100% ausfallen. Nee, das ist doch ja, eine Frage der Regelung. Wenn die Regelung im Gesetz sagt, für Fall XY muss Eigenkapitalbetrag 150% der Kreditsumme sein, dann ist das halt so. Ja, aber das macht man ja auch dann, wenn irgendein Risiko ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Immobilie oder irgend so etwas als Pfand gibt, weil man den Preis nicht klar definieren kann. Aber wenn die Summe selbst reserviert werden muss, dann kann ja nur die Summe ausfallen. Ich verstehe nicht, warum das 150% abgesichert sein muss. Es geht ja nicht bloß um eine Risikoabsicherung, sondern auch um eben eine Lenkung, also um eine systematische Verhinderung quasi. Richtig. Weil ist ja so die Frage, wenn du denn, sagen wir mal, du hast zwei Sachen, ja, die hast du beide jetzt mit 100% und du findest das eine aber viel schädlicher und viel döver als das andere. Dann machst du noch eine Abstufung zwischen diesen beiden, damit eben das so läuft, wie du das möchtest. Das ist ja ganz schön schräg. Ja, aber das sind ja auch unsere Gedanken. Das steht ja nicht drin im Antrag. Aber das sind ja die Gedanken, die bei uns im Kopf drin sind und die dann eventuell auch mal bei Diskussionen angeführt werden können. Aber kann das dir nicht scheißegal sein, was die Bank macht, wenn sie es 100% Eigenkapital reserviert? Dann ist mir doch das Risiko, das Restrisiko ist mir doch Schnuppe. Ob sie dann den super Swap kauft oder nur den Super Swap kauft, ist doch wurscht. Ja, aber die Regulierung oder die Beschränkung ist natürlich deutlich höher, wenn du in der Bank auferlegst, ja, aber für dieses Produkt musst du mindestens 200% Eigenkapital hinterlegen. Ja, aber dieses Produkt würde es gar nicht auf dem Markt geben dann. Ja, das ist ja auch der Sinn. Ja, das soll ja verhindert werden. Ja, du verbietest etwas, was nie auf den Markt kommt. Na super, das ist ein tolles Verbot. Ja, prima. Also auf den Markt kommen kannst du ja trotzdem, nur die Bank nicht. Die wird sich das dreimal überlegen, ob die das macht, ja. Ja, das ist so ein bisschen philosophisch, gebe ich zu. Aber ich find's gut. Also da kann man dann, wenn es zu Diskussionen kommt, sehr viel zu sagen. Also selbst in Basel ist es doch nur bis maximal 100%. Also, ja, klar. Ich verstehe nicht, wieso man so etwas... wenn da irgendein Risiko wäre in der Sicherheit, dann würde ich verstehen, dass man übersichert. Aber solange du eine risikolose Sicherheit hast, halte ich das für absurd. Ja, natürlich, ob das dann nachher wirklich gemacht wird, sei mal dahingestellt. Es kann auch sein, dass die 100% ja, ich vermute ja, so ausreichen wird, dass sowieso keiner mehr da was macht. Also wenn das im Antrag drinsteht, habe ich ja kein Problem damit. Aber es steht ja auch nirgendwo, dass es über 100% sein soll. Wie kamen wir jetzt gerade drauf? Also hier steht ja, dieser Eigenkapitalbetrag kann zum Beispiel der Kreditsumme entsprechen. Es kann auch weniger sein. Ja, also, weil ich umformuliert hatte. Ich hatte unten geschrieben, im Extremfall. Und dann kam der Einwand, dass der Extremfall halt nicht extrem ist, weil ihr es noch viel extremer denkt. Okay, ja gut. Aber das liegt dann an unser Denke. Aber ich glaube, das wird der geneigte Leser wird das, glaube ich, gar nicht so sehen, wie wir das gerade extrem sehen. Das ist wirklich Nerd-Extremismus. Ja, aber ist gut. Man muss auch mal die Extreme betrachten. Okay, 76 soweit gut. Können wir das weiß machen? Gut, dann was war mit 78? Gehörte das noch dazu? Können wir das rausschmeißen? Ja, ne? Das gehört eigentlich noch dazu, weil es hier vorher nur um Kredite geht und jetzt um quasi den Eigenhandel. Genau. Und wir müssen halt dummerweise darauf achten, dass wir Eigenhandel und einfach nur den langfristigen Erwerb von Finanzvermögen irgendwie, ja, trennen, begrifflich. Auch wenn es sicherlich für den Laien nicht logisch ist, warum das zwei verschiedene Sachen sind. Können wir das nicht einfach mit dem Absatz abschließen, dass man sagt, der Eigenhandel von Banken wird generell verboten? Ja, nee. Also jetzt kommt ja hier die Geschichte mit dem Trennen oder mit oder verbieten. Also Bankentrennung oder verbieten. Was ist, wer meinte jetzt irgendwie, dass die langfristigen Aktien oder sowas, die eine Bank hält, nicht unter Eigenhandel fallen? Nach Definition, keine Ahnung. Okay, es gibt, ich hatte das damals in der Diskussion in der, weiß nicht, welche Gruppe das war, die ganzen Regularien aufgestellt hat, die wir auch mal im Antrag drin stehen hatten. Da haben wir sehr lange diskutiert, was denn die Definition für Eigenhandel ist. Es gibt eine Wikipedia-Definition, es gibt noch eine andere Definition. Ist das ein Fass, was wir aufmachen müssen? Also wenn wir irgendwie nur der Ankauf von Finanzvermögen, aber das nur so nennen, dann ist alles drin. Dann ist es drin, ob sie es jetzt kurzfristig machen oder langfristig, egal. Ja, eigentlich schon. Ich bin da noch nicht ganz klar. Finanzvermögen ist für mich natürlich auch eine Staatsanleihe. Richtig. Ja, genau. Ja, das wollen wir ja verbieten durch unseren alten Antrag. Also, deswegen sagt es ja hier nicht, dass alles verboten werden soll oder was genau verboten werden soll, sondern man könnte sich natürlich überlegen, ob man den Banken es weiterhin erlaubt, dass sie Staatsanleihen kaufen. Ja, wie sollen denn Banken an Zentralbankgeld kommen? Indem sie den Hauskredit von deinem Haus über der Zentralbank einlegen und in Pension geben. Das ist schon gesetzlich so geregelt. Wir hatten vor vielen Wochen auch mal hier so eine Diskussion. Ich habe leider den Link vergessen. Ich hoffe, irgendjemand hat sich den notiert. Es steht irgendwo auf der Seite der EZB oder der Bundesbank eine Auflistung, welche Papiere bei der Zentralbank hinterlegt werden können. Und dazu gehört sogar ein Kredit für ein Fahrrad. Ansonsten hat Pirates natürlich schon recht. Wenn die Banken keine Finanzvermögen mehr haben, dann ist natürlich deren Finanzierung, wenn die vorher alle zentralbankfähig waren, dann eine andere Geschichte. Es verändert sich dann. Muss man dann sehen, weiß ich nicht. Wäre vielleicht der elegante Weg Richtung Tage 3? Im Prinzip schon, ja. Ja, ich meine, sie können ja immer noch quasi ihre eigenen Kredite quasi an die Zentralbank weiterreichen. Genau, das ist, was ja schon seit Jahren so läuft. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber das läuft schon seit vielen Jahren so. Also es ist zentralbankfähig, sind nicht mehr nur Staatsanleihen, sondern es ist wirklich jeder Schrott, der irgendwo in der Bank drin liegt. Ja, und die Staatskredite, die es dann gibt, natürlich auch. Ja klar, die sowieso. Ja, aber von denen wollen wir ja weg. Deswegen ja, da, wie gesagt, der andere Antrag, der auch noch existiert. Naja, daran habe ich ja gerade gedacht. Also keine Anleihen, die sie in Pension geben, sondern die Staatskredite, die sie in Pension geben. Es kommt drauf an, also wir hatten ja in dem Antrag drin stehen, es gibt A, Staatsanleihen, die aber eben nicht mehr von den sogenannten Bieterbanken kommen, sondern entweder von der Zentralbank bezahlt werden oder von öffentlich-rechtlichen Banken. Das wären dann wieder Anleihen, die man zentralbankfähig machen kann. Und dann gibt es ja noch die dritte Variante vom Werner-Vorschlag, einfach Kredite aufzunehmen. Und Kredite sind ja nicht handelbar und dementsprechend dürften die dann meiner Meinung nach auch nicht zentralbankfähig sein. Aber diese Zeile 78 würde dann auch den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich verbieten, Staatsanleihen aufzukaufen. Was natürlich schon jetzt ein bisschen kleinkariert ist, aber gut. Jetzt noch mal, oh, das ist ein interessanter Einwand, ja. Den sollte man bedenken. Was war der Einwand nochmal bitte? Dass sich dann die zwei Anträge der AG-Geldordnung widersprechen. Weil dann plötzlich es verboten wird, dass öffentlich-rechtliche Banken Finanzvermögen, also zum Beispiel Staatsanleihen, aufkaufen. Ja, hier steht ja nicht, dass es Verbot auf jede Finanzvermögen sein soll. Kann ja sein, es gibt Ausnahmen. Die gibt's dann halt. Wenn wir meinen, Finanzvermögen ist sinnvoll, dass die Bank hat, ja, dann soll sie es haben. Ich frage mich im Moment, ob dieser ganze Absatz Zeile 78, 79 notwendig ist, ob nicht vorher alles schon gesagt ist. Ja, vorher ging es nur um Kredit. Dann gehört das eher in den Punkt, was wird genau reguliert, oder? Anstatt wie wird reguliert? Oder sehe ich das im Moment falsch? Nee, in was wird reguliert steht da auch drin. So soll vor allem der Kauf von Finanzvermögen und die Kreditvergabe. Das sind auch zwei Punkte. Ich denke immer noch darüber nach, ob man nicht das einfach komplett 78, 79 streicht. Es ist schon so viel gesagt oben drüber und nicht, dass wir uns wiederholen. Ja, was heißt wiederholen? Das ist eine Begründung und da wird alles explizit und ausführlich begründet. Ja, ich bin ja bei dir. Aber ist es? Ich frage mich, ob es hilft. Ja, hilft dieser Absatz für die Begründung des Antrags oder ist es einfach nur eine Art, in Anführungszeichen, Wiederholung von dem, was oben sowieso schon steht und ist nicht mehr zwingend notwendig, sag ich mal so. Ja, vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, was erwartet der Leser, wenn er sich denkt, wie wird der Kauf von Finanzvermögen reguliert? Das sollten wir hier schon. Wir könnten ja die Überschrift weitern, wie wird die Kreditschöpfung reguliert und dann, wie wird der Kauf reguliert? Das sind zwei Überschriften. Die Frage ist, haben wir überhaupt eine gute Antwort, wie der Kauf reguliert wird oder es steht irgendwie nur, dass er verboten werden soll? Hä? Naja, ich meine, haben wir da überhaupt einen interessanten Beitrag dazu, wie eben dieser Kauf reguliert werden soll oder wird der Kauf einfach nur generell verboten? Also das. Nee, na klar, haben wir doch schon besprochen. Das steht auch schon als da hier. Du kannst das generell verbieten, theoretisch. Du kannst generell Eigenkapitalunterlegungen machen, genauso wie bei Krediten. Also alle Finanzvermögen oder die du nicht mehr willst, halt mit 100%. Das steht in Zeile 74, ja? Das steht in Zeile 78. Ja, aber also, in 74 auch schon. Ja klar, aber da bezieht sich ja auf Kredite. Und du kannst zusätzlich... Vielleicht löst sich das Dilemma auf, wenn wir die Reihenfolge tauschen, und zwar diesen Satz mit Ankauf von Finanzvermögen direkt nach der Zeile 73 und dann bezieht sich die 74 auf die beiden quasi. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das finde ich gut, weil ich habe das jetzt auch gerade erst verstanden, was Wischer meint. Wischer unterscheidet zwischen Kredite und Ankauf von Finanzvermögen, also ohne Kredite. Und das könnte man natürlich verbinden mit der 73, indem man im ersten Satz die Kredite beschränkt und im zweiten Satz dann Ankauf von Finanzvermögen beschränkt und im 74 der wieder schreibt, dies kann durch Verbote oder hohe Eigenkapitalunterlegungen geschehen. Ich glaube, das wäre ein guter Kompromiss. Ja, es war halt, wir müssen jetzt halt nur noch, also wir müssen nicht, aber die Frage ist halt, wie man das mit den Trennbanken jetzt noch da reinbringt. Ja, aber vielleicht brauchen wir es auch nicht. Ja, brauchen wir das mit den Trennbanken? Also Trennbankensystem ist ja immer so, das wird ja teilweise auch diskutiert und müssen wir da noch, ich sehe da ein Fass, was aufgemacht wird, was unnötig ist. Finde ich auch. Ich habe genug Kritik an Trennbankensystem. Also nein, Trennbankensystem ist total beliebt und steht auch schon im Wahlprogramm drin und deswegen ist es total super, wenn wir das hier auch machen. Ja, aber das ist doch gut, wenn das im Wahlprogramm drin steht, brauchen wir es doch nicht mehr benennen. Oder wir beziehen uns aufs Wahlprogramm, weil es ja schon drin steht. Das ist sozusagen nur eine Erweiterung. Ja, also im Wahlprogramm, also ich finde, das hier ist eine super Gelegenheit, mal zu definieren, was wir denn überhaupt unter Trennbanksystem verstehen. Denn immer nur zu sagen, ja, wir wollen Trennbanken, ja gut, Trennbanksystem haben wir heute auch schon, ne? Die Bundesregierung hat es durchgesetzt. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Glaubst du denn wirklich, dass ein Trennbankensystem einen Effekt hat, wenn du keine Kapitalverkehrskontrolle hast? Ja, na klar. Wenn die Investmentbanken 100% Mindestreserve hat, ist natürlich ein Effekt. Aber was verhindert denn, dass ich bei einer Privatbank einen Kredit aufnehme und das Geld darüber trage? Ja, dann musst du den Grund angeben, für was du einen Kredit willst. Ein Konsumkredit. Das könnte, also wie gesagt, das, ich glaube, das ist relativ leicht zu umgehen, so ein Trennbankensystem. Das ist mehr so eine Alibi-Aktion. Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob ein Trennbankensystem, vor allen Dingen, weil das ja noch gar nicht richtig definiert ist, so sinnvoll ist. Das löst sich ein bisschen von dem eigentlichen Antrag. Hier geht es mir um die Regulierung der Geldschöpfung oder Lenkung der Geldschöpfung, und da müssen wir nicht noch irgendwie zum Abschluss Richtung Trennbankensystem abschweifen. De facto ist es echt nicht so. Wenn ich ein Vollgeld einführe, dann habe ich auch die Geldschöpfung beschränkt. Ja, ich will kein Vollgeld und ich will kein Trennbankensystem. Aber eine Trennung und die Investmentbank hat Vollgeld, dann ist das eine Regulierung, nämlich genau die Regulierung, die wir haben wollen. Ja, aber das ist doch oben schon alles beschrieben. Nee, ist es nicht. Ja, was fehlt dir denn oben? Ja, dass es ausgelagert wird. Ja, aber das widerspricht dann doch dem allem, was oben steht. Wenn du oben sagst, nein, das muss mit Eigenkapital hinterlegt werden und was auch immer, und dann kommst du hinten rum und sagst, ja, und alternativ wäre natürlich Trennbankensystem, dann brauchst du ja auch keine Eigenkapitalhinterlegung mehr, weil dann wird es dann ja über Einlagen von Sparern oder keine Ahnung, wie man das auch immer beschreibt, finanziert. Das, irgendwie, finde ich, passt das nicht dazu. Ja, man muss es so betrachten. Wir wissen doch heute nicht, wie denn da nachher ein Gesetzestext oder so oder wie auch immer die Regelungen explizit aussehen können. Und es kann doch sein, dass ich die durch die Trennung der Geschäftsbereiche es viel leichter definieren und viel leichter abgrenzen kann, was diese Banken tun und was sie nicht tun. Und ja, wenn, gut, ich, dann, wenn ich dann, das dann... Dann mache ich einen Alternativvorschlag. Wenn wir in 74 noch reinschreiben, dies kann durch Verbote oder hohe Eigenkapitalhinterlegungen und dann noch dahinter schreiben oder zum Beispiel ein Trennbankensystem geschehen. Da bin ich dagegen. Ich sehe im Moment das Problem, dass wir hier noch 2 Stunden diskutieren, wie wir die Zeile 78 mit dem Trennbankensystem in Vereinbarung bringen. Also ich habe kein Problem damit, das Trennbankensystem komplett herauszulassen. Ich habe halt bloß, also ich sehe es halt so, dass quasi wenn man den Ankauf von Finanzvermögen quasi verbietet, dann ist es ein de facto Trennbankensystem mit einem Entzug der Banklizenz für die abgetrennte Investmentbank. Jupp, das kann man so sehen. Aber das muss doch nicht unbedingt sein. Ja, es muss auch da nicht stehen. Also ich glaube, das ganze Wort Trennbankensystem wird konträr diskutiert. Natürlich gibt es das im Wahlprogramm und deswegen würde ich auch sagen, brauchen wir es hier nicht. Und es könnte aber zu Diskussionen und Spannungen führen, die zur Zustimmung dieses Antrags führt. Worin soll die Spannung bestehen? Ja, die Ablehner des Trennbankensystems zum Beispiel. Auch wenn das Wahlprogramm ist, aber die könnten dann sagen, nee, sobald da Trennbankensystem steht, kann ich diesem Antrag nicht zustimmen. Ja, und jetzt mal realistisch, wie viele Ablehner des Trennbankensystems große gibt's denn in der Partei? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich. Also ich sehe keinen Vorteil im Trennbankensystem, deswegen würde ich den Antrag nicht ablehnen, aber ich sage einfach, wo ist der Vorteil da? Und du weißt ja auch nicht, was da noch kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Hetti und die anderen da sicherlich auch irgendwie einen Antrag noch reinschreiben ins Europawahlprogramm, und wenn da in jeder zweiten Antrag irgendwie Trennbankensystem erwähnt wird, könnte auch vielleicht zur Überlastung der Leute führen. Nein, ist doch Quatsch. Jetzt mal ganz ehrlich, alles das, was geschrieben wurde bis jetzt, und wie wichtig ist jetzt das Trennbankensystem noch im letzten Absatz? Ja, lass mich kurz drüber nachdenken, ob ich mir ein Szenario ausdenken kann, wo man nur mit dem Trennbankensystem weiterkommt. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, prima, genau. Und wir können in der Zwischenzeit ja mal über die Zeile 77 folgende nachdenken. Ich glaube, die können alle weg. Das ist oben alles schon beschrieben. Aber ja. 81, 82 finde ich sehr gut. Geschäftsbanken müssen sich weltweit an diese Regelung halten, wenn sie in Europa geschäftlich aktiv sein wollen. Tochterunternehmen und sonstige Querverbindungen sind einzuschließen. Den Satz sollte man auf jeden Fall drin lassen. Frage der Überschrift, Durchsetzung der Regulierung. Vielleicht können wir das noch abändern. Aber ansonsten finde ich das sehr gut. Okay, also warum ich eingeklammert habe, war, weil, naja, ich meine, bei jedem Gesetz muss man irgendwie schauen, dass es nicht umgangen wird, und das ist irgendwie, also ich halt für selbstverständlich, dass sowas in der Art gilt. Deswegen fand ich es überflüssig, aber man kann es auch mit reinnehmen. Zum Thema Überschrift, das kann man einfach unter wie wird reguliert, glaube ich, mit dazu nehmen. Also ich finde auch wichtig, dass es drin steht, weil den Bezug zur Welt, also zu den Banken, die nicht in Europa sitzend sind und die alle mit einbeziehen, wenn sie mit Europa Deals machen wollen, ist doch weitgehender, als wenn man sagt, es betrifft jetzt nur europäische Banken. Ja, vor allem geht es ja um die europäischen Banken, die ausländische Niederlassungen haben und dann ihre Geschäfte halt verlagern zu den ausländischen Niederlassungen und umgekehrt. Also das ist einfach nur nochmal zum Schluss eine erklärende Geschichte und wo jeder auch sofort abnickt und sagt, ja, das macht Sinn. Aber ich würde nicht EU schreiben. Ja doch. Das ist ein Europawahlprogramm, was sich auf die EU bezieht. Ja, klar, kann man machen. Unser Europawahlprogramm bezieht sich nicht auf Europa, sondern auf die EU? Ja, klar. Ach du Scheiße, das wusste ich noch nicht. Oh, und schon wieder nicht zur Wahl gehen. Europawahl, go home. Ja, eigentlich müsste man ja Europäische Union-Wahl dazu sagen. Okay, was machen wir mit diesem Satz? Der ist gut. Wo fügen wir ihn ein? Hinter 74? Ja, man könnte schon auch nochmal eine eigene Überschrift machen, weil es ist doch etwas anders als der Punkt vorher. Vielleicht wird die Regulierung umgesetzt. Globale Regulierungsumsetzung. Wirkungsbereich. Die Sache ist die, dass wir vorhin dreimal so eine Frage hatten. Es wäre irgendwie lustig, wenn die nochmal eine Frage hätten. Wo wirkt die Regelung? Ja, vielleicht. Gibt es eine territoriale Beschränkung der Regelung? Der Regulierung? Naja, wie ich gerade gelernt habe, würde es dann sich auf die EU beziehen. Ja, genau, das ist ja dann meine Überschriftsfrage. Ne? Oder andersrum formuliert, in welchem Bereich, also damit meine ich territorialen Bereich, soll reguliert werden? Ja, oder wir sagen, wen betrifft die Regelung? Ja, das hört sich gut an. Okay, aber nochmal zu dem Satz an sich. Also das ist schon so gemeint, dass alle Geschäftsbanken, die in der EU irgendwas tun wollen, weltweit all diese Regelungen befolgen müssen? Yep. Egal, ob sie in der EU tätig sind und außerhalb andere Geschäfte ausführen oder ob sie außerhalb tätig sind und dann zu uns kommen und hier Geschäfte tätigen wollen. Ich sehe da auch, eigentlich sehe ich da konsequenterweise ein Problem, weil wir natürlich dann mit unser Rechtssystem den aufdrücken und ja, das machen die Amis seit Jahrzehnten. Ja, aber wir sind leider nur drittgrößter Waffenproduzent, wir können es das noch nicht leisten. Ja und? Deswegen können wir doch trotzdem mal die Muskeln spielen lassen. Genau, mal fordern, warum denn nicht? Genau, was soll das? Ja, ich denke nur an die pragmatische Umsetzung und an vielleicht Leute, die so einen Text dann vielleicht aus diesen Gründen ablehnen. Ja. Ja, ich sehe aber auch Leute, die gerade aus diesen Gründen den Text akzeptieren und sehr gerne dann eben die Piraten wählen wollen, weil es das hier gibt. Ne? Nicht nur so diese unterwürfige Haltung gegenüber den USA und denen ihr Regelwerk mit Freihandelszone und so weiter, sondern genau das mal sehen wollen. Also ich hoffe, dass sie vorher schon überzeugt sind. Also ja, das glaube ich auch. Aber es geht ja auch um solche Geschichten. Also jetzt, wenn wir mal USA wieder nehmen, in Amerika ist es so, dass du als Steuerzahler steuerpflichtig bist, wenn du Amerikaner bist, egal in welchem Land du lebst. Und hier geht's quasi um sowas Ähnliches. Ne? Also Firmen, die hier in der EU... Nicht ganz. Ja. Weil du natürlich nicht nur dein eigenes Volk mit einer Regel belegst, so wie jetzt die Amerikaner in ihrem Steuergesetz, sondern auch eine Bank in Hawaii muss ja, genau, jetzt genau, nach genau. unseren Regeln, die wir aufgeben, also die Mindestregulierung und Mindestreservierung und so weiter, nach dieser Regel müssen sie jetzt plötzlich arbeiten, ihren ganzen Betrieb, ja, weil du kannst dann das ja nicht zweigleisig fahren in deiner Bilanz. Das heißt, musst du dich komplett anpassen. Das heißt, wir überziehen die ganze Welt mit einem System in dem Moment. Ja, aber das ist doch die Entscheidung liegt doch dann aber bei der Bank von Hawaii, ob sie in Europa Geschäfte machen will oder nicht. Das ist ja nicht unsere Entscheidung. Wir legen nur die Regeln fest. Und wenn sie denn gerne in Europa oder in der EU Geschäfte machen will, dann bitte nach unseren Regeln. Kleiner Einwand vielleicht. Also, was Berat jetzt vielleicht erwähnt, ist ja die Sache, wenn ein Hedgefonds in London einen Kredit aufnehmen möchte und dazu bietet sich eine amerikanische Bank an. Dann könnte man ja fragen, ist er jetzt hier geschäftlich aktiv? Ja, er vergibt an einen Menschen oder eine Institution in unserem Raum und deswegen muss er ja an die Regeln halten. Nur ist die Frage, ist das sinnvoll? Weil ehrlich gesagt ist mir die Bank in Amerika egal. Ist mir nicht egal, weil die natürlich dann, wenn die hier Geschäfte macht und sich nicht an diese Regeln halten muss, die wir jetzt hier zum Beispiel exemplarisch vorgelegt haben, einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber EU-Banken. Und das muss man unterbinden. Also mir gefällt die Regelung langsam schon. Also weil, ich meine, was de facto passieren würde, wenn es tatsächlich umgesetzt werden würde, dass halt die Großbanken quasi sich selbst aufteilen auf einen Euro-Bereich und auf einen Nicht-Euro-Bereich, würde ich mal vermuten. Und das ist ja eigentlich mal prinzipiell nichts Schlechtes. Das ist quasi eine Selbstzerschlagung. Ja, aber du wirst es trotzdem nicht verhindern können, dass sie Kredite an Hedgefonds vergeben, irgendwo auf der Welt. Ja, können sie ja machen, aber bitte nicht mit unserem Geld. Ja, unserem Geld ja sowieso nicht. Wie gesagt, die amerikanische Bank vergibt den Kredit an den britischen Hedgefonds. Ja, das ist die Frage. Das ist ja auch wurscht. Das ist ja nicht die Frage der Regulierung, über die wir gerade reden. Die amerikanische Bank kann das gerne tun und kann deswegen auch gerne pleite gehen. Das interessiert uns ja nicht. Entscheidend ist das, was die... wenn die amerikanische Bank hier eine Niederlassung in Europa aufmacht und von dort aus dann den Kredit an den britischen Hedgefonds vergibt, das wird unterbunden. Und was macht die Deutsche Bank USA, die dann den Kredit nach England gibt? Ja, die ist ja, steht ja hier drin, Tochterunternehmen und sonstige Querverbindungen sind einzuschließen. Das heißt also, Hauptfirma ist ja die Deutsche Bank in Deutschland, also die kann das nicht. Ja, dann zerfällt auch die Idee, dass die Leute dann einen europäischen und einen nicht-europäischen Teil haben. Weil doch, das wäre der Töchter. Doch, die müssen dann zwei Unternehmen. Ja, sind dann zwei unabhängig voneinander Unternehmen, gehören nicht zu einem Konzern. Genau. Und dann ist es okay. Dann kann die Bank in Amerika oder auf den Cayman Islands oder so, kann gerne pleite gehen, wenn irgendwas schiefläuft. Das interessiert uns hier nicht mehr. Ihr wisst schon, dass ihr damit die Anzahl der Banken mal locker verdoppelt. Ach du Scheiße. Ja, aber ist doch wurscht. Entscheidend ist doch, dass wir die Haftung der Steuerzahler rausnehmen aus der ganzen Nummer. Außerdem sind ja viele kleine Banken eh besser. Und vor allen Dingen öffentlich-rechtliche. Davon sollten wir so viel wie möglich haben und so wenig wie möglich private. Also wir können ja vielleicht, wo wir gleich dabei sind, also den letzten Teil finde ich sonst okay, noch ein paar Probleme aufschreiben. Also vielleicht auch nur als Notizen. Also die Zerschlagung ist ein Problem, ne? Da gibt's halt mehrere Banken von mir aus, ja. Ist halt ein krasser Markteingriff sozusagen, ja. Was aber auch noch ein Problem ist, ich habe mir gerade heute noch so ein paar Bilanzen angeguckt und die Menge an Finanzvermögen, die Banken so halten, also gerade die großen, ist enorm. Wenn die jetzt quasi von heute auf morgen die Aussage bekommen, ja, pass auf, ihr müsst es alles abbauen, weil ihr dürft, ne, oder weil die Eigenkapital steigt, dann müsst ihr es ja verkaufen, dann bricht natürlich megamäßig, brechen alle Finanzmärkte erstmal zusammen. Das Problem ist damit gelöst, du weißt das schon, ne? Das ist die Endlösung. Genau. Das Mikro war gerade nicht an. Erstens wurden die Banken in den letzten Jahrzehnten locker mal geviertelt auch. Deswegen finde ich es ganz gut, dass da wieder mal welche so zerschlagen werden und mal neue Tochterunternehmen, meinetwegen, können, also Konkurrenz halt. Aber ist ja kein Problem, wenn die dann pleite gehen. Ich habe mir jetzt auch mal heute kurz die Bankenbilanz angeguckt, von der Commerzbank und Deutsche Bank. Was der Sascha Maus gepostet hat in die Mailingliste und gerade die Commerzbank und so, die haben ja kaum noch Assets, die haben sich halbiert das letzte Jahr, was die an Unternehmen für Forderungen haben. Also die haben nur noch gegenseitig, habe ich gesehen, die Banken untereinander, dass die in dem Maße gestiegen sind, wie die Forderungen gegenüber den Nichtbanken zurückgegangen sind. Aber gut, sollen sie doch untereinander dann toll Forderungen haben, wenn die überall sich gegenseitig investieren, da die Hedgefonds, die an den weltweit der Banken Anteile kaufen, dann ist es ihr Problem irgendwo im Endeffekt, oder? Wo du es gerade sagst, vielleicht hat der eine oder andere noch nicht daran gedacht, aber ich habe das schon so auch in dem Antrag gemeint. Du kannst natürlich auch mit diesen Regelungen sagen, dass Kredite, oder du musst es wahrscheinlich im Endeffekt sogar, um die Risiken für die Interbanken zu verhindern, könntest du sagen, alle Interbankenkredite müssen auch 100% Eigenkapital unterlegen sein. Und tschüss, Interbankenmarkt! Sag mal, was, du willst alle Kredite, die in Bankbilanz sind, Eigenkapital 100% hinterlegen? Nein, alle Interbankenkredite. Ah, okay. Okay, ich würde ganz gern zum Ende kommen, so ein bisschen, damit wir den Antrag vielleicht heute nochmal in die INI einstellen können. Meine Idee ist immer noch, Zeile 76 komplett rauszuschmeißen und alles andere ist gesagt in der Begründung. Sieht das jemand anders? Ja, rausschmeißen würde ich auch sagen, ja. Ja, bitte. Und schon ist es weg. Thomas, wir haben es geschafft. Ja, sieht gut aus. Reicht dir das schon? Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt so hetzen muss, vielleicht, dass wir es jetzt so mal abschließen, dann jetzt mal auf der Mailingliste posten, morgen nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr Leuten kurz in der Sitzung diskutieren und dann in die INI reingeben. Also mein Tipp wäre, du stellst es heute noch unter deinem Namen in die INI ein. Lässt es morgen über die AG-Sitzung besprechen und auch zur Abstimmung kommen, ob die AG das unterstützt. Das ist völlig losgelöst von dem Antrag selbst. Den kannst du, jeder Pirat kann einen Antrag da einstellen und das bist dann halt du. Bei dem letzten war ich das. Ich habe das heute gemacht. Obwohl noch nicht die Abstimmung beendet war von der AG, weil das auch völlig wurscht ist, da wird dann eben am unten drunter bei diesen Anträgen für die INI steht dann, wie ich unterstütze das oder ich unterstütze es nicht oder wie auch immer. Und da wird dann eben drunter stehen AG Geldordnung und Finanzpolitik oder AG Wirtschaft oder eben einzelne Namen. Da rufe ich natürlich dazu auf, dass jeder Einzelne auch dann, wenn er diesen Antrag unterstützt, auch unterschreibt. Und wichtig ist, dass er so früh wie möglich reinkommt, dass Leute das jetzt schon lesen, bevor es über die Lime-Survey-Umfrage geht. Okay, gut. Und man kann aber die jederzeit dann noch ändern. Ja, kannst du jederzeit editieren, alles gut. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich bei dir. Ich kann das auch gerne für dich, obwohl ich das ungern machen würde, weil man ja hinterher sehen kann, wer den Antrag eingestellt hat. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann können wir das gerne gemeinsam gleich machen. Diesen Antrag schon mal einstellen dort. Ja, das kriege ich schon hin. Okay, dann machen wir Schluss für heute. Also es ist 22.54 Uhr und ich beende dieses Kaminzimmergespräch. Erfolgreich. Die Begründung ist fertiggestellt und wird demnächst in der Initiative zu finden sein. Gute Nacht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.